Deutschland kämpft nicht nur mit der Krise, dieses Land kämpft auch mit ewigen Wahrheiten, der zum Beispiel, dass Regierungspolitik dann am besten funktioniert, wenn sich katholische Glaubenslehre und Pragmatismus verbinden. Stammt der Kanzler, die Kanzlerin eben nicht aus der SPD, sondern aus der C-Partei, dann ist dieses C in Wirklichkeit ein K für Katholizismus und eben nur zähneknirschend ein P für Protestantismus. Frau aus dem Osten, Kanzlerin und auch noch CDU-Vorsitzende. Teile der Unionswählerschaft haben sich auch nach knapp 4 Jahren noch immer nicht an Angela Merkel gewöhnt. Weil wer aus dem Osten kommt, für die meisten Wessis erstmal ein Heide, eine Heidin ist. Doch die Schwierigkeiten zwischen der CDU-Basis und ihrer Parteivorsitzenden sind nicht nur auf Glaubensbekenntnisse und Auseinandersetzungen zu reduzieren. Sie sind auf tatsächliche politische Fehler zurückzuführen und auch auf unlösbare Konflikte. Letztere bestehen zum Beispiel darin, dass niemand weiß, wie lange die Krise andauert, was sie alles mit sich in die Tiefe reißt. Aber wenn man in solchen Zeiten mit alten Gewissheiten nicht vorankommt, dafür Unerprobtes versucht, also von der reinen Lehre der sozialen Marktwirtschaft abweicht, um selbige zu retten, dann muss eine Regierungschefin das erklären. Unermüdlich. Dieses Versäumnis ist nachholbar, die Krise dauert schließlich noch an. Andere Fehler sind schwerer wieder gut zu machen. Bei der Papstkritik fragten sich selbst die, die die Klarstellung aus dem Vatikan ebenso dringend fanden, warum in Zeiten, da das Telefon bereits erfunden ist, kein Gespräch mit Benedikt XVI. Auf diesem Wege möglich war. Man hätte auch wie früher einen Boten entsenden können. Es brauchte aber ganz gewiss nicht Kameras und elektronische Medien. Ein wenig Asche aufs Haupt an dieser Stelle hätte wahrlich nicht geschadet. Falsch war auch die Causa Erika Steinbach, nicht unmittelbar nach der mit der SPD erzielten Verständigung auf das nun europäisch angelegte Projekt zu klären. Dann hätte die Vermittlung der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen sogar gelingen können. Denn im Unterschied zu der politischen Linken, die den Wandel nicht wahrhaben möchte, haben sich der BDV samt Chefin verändert. Es geht um mehr als nur um Symbolpolitik. Dafür hätte Angela Merkel sich für Erika Steinbach ins Zeug legen müssen, frühzeitig, nicht kurz vor dem Wahlkampf. Die Regierungschefin ist mehr als nur eingekeilt zwischen SPD und Union, an ihr reiben sich Tradition und Moderne. Ihr Politikverständnis ist nicht nur kirchlich geprägt, sie ist Wissenschaftlerin, Pragmatikerin. Die Umkrempelung der Familienpolitik steht als ein Beispiel, wie Veränderungen möglich sind. Andere aus der Partei, in dem Fall Ursula von der Leyen, mitziehen, die Mitglieder mitnehmen und sogar neue Wähler gewinnen. Uniformen helfen da wenig weiter, schon eher Arbeitsteilung und Überzeugung. Der Fortschritt ist eine Schnecke, die von Politikern und Wählern mitunter noch zusätzlich an die Leine gelegt wird.